Sind alle Menschen mit der Erbsünde behaftet? Ja, alle Menschen sind mit der Erbsünde behaftet. Ausgenommen die allerseligste Jungfrau Maria, welche von Gott durch ein besonderes Vorrecht im Hinblick auf die Verdienste unseres Erlösers Jesus Christus davor bewahrt wurde. Ja, Jesus Christus ist ja kein Mensch, wie gesagt, im selben Sinn wie wir. Nicht von einem menschlichen Vater abstammt. Sein Vater ist Gott. Und eine menschliche Mutter. Die große Ausnahme ist die allerseligste Jungfrau Maria. Die liebe Gott vor der Erbsünde, der Makel der Erbsünde bewahrt hat. Zwar im Hinblick, Vorausnahme, Vorwegnahme der Erlöserverdienste des Sohnes, den sie einst empfangen und gebären sollte. Erlöser.